kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere weit und breit, wo wir uns finden wohl unter Linden zur Abendzeit. Stund gesessen dahin froher Mund und taten singen die Lieder klingen im Eichengrund. Treffen soll.